haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Schwedische Gardinen. Die Frau hatte am Telefon ziemlich ängstlich geklungen. Ich machte mich auf allerhand gefasst. Es dauerte eine Weile, bis sie mir öffnete. Ich musste ihr erst meinen Ausweis durch den Türspion zeigen. Schließlich ließ sie mich im Wohnzimmer Platz nehmen. Die Vorhänge waren zugezogen und nur ein dürftiges Lichtlein erhellte den Raum. Ich wage mich nicht mehr nach draußen. Es ist schrecklich. Nun mal langsam, Frau Metzger. Sie sagt mir am Telefon, dass ein Mörder hinter Ihnen her ist. Ja, er hat allen Grund, mich zu töten. Interessant. Und was für einen Grund haben Sie ihm geliefert? Wegen mir saß er ein paar Jahre im Zuchthaus. Könnten Sie das etwas präzisieren? 5 Jahre waren es. Ganz genau 5 Jahre. Schön und gut. Weshalb saß der Mann und was haben Sie damit zu tun? Der Mann hat einen Mord begangen und ich habe ihn überführt. Sind Sie Staatsanwältin? Nein, nein. Ich war damals Zeugin. So kommen wir der Sache schon näher. Was genau geschah damals? Dieser Mann, Tauscher heißt er, dieser Tauscher überfiel einen Geldboten, schoss ihn nieder und ich war Zeugin. Er konnte entkommen, wurde später aber verhaftet, weil er damit geprahlt hatte, ans große Geld gekommen zu sein. Ich war die einzige Zeugin. Bei einer Gegenüberstellung erkannte ich ihn sofort. Verstehen Sie, Herr Maloney, nur wegen mir saß der Mann im Gefängnis. 5 Jahre für bewaffneten Raubüberfall mit Todesfolge ist ziemlich wenig. Er hatte einen guten Anwalt. Und Sie vermuten nun, dass dieser Tauscher sich an Ihnen rächen will? Genau. Dieser Mann ist unberechenbar. Aber die Polizei kümmert sich nicht darum. Die sagten mir, dass sich dieser Tauscher im Gefängnis ausgezeichnet benommen habe. Mir kann er nichts vormachen. Ich habe Angst. Die Frau schien ein wenig zu übertreiben, aber ein leichter Fall von Hysterie ist immer noch besser als gar kein Fall. Ich beruhigte meine Klientin und versprach ihr, mich um den Ex-Sträfling zu kümmern. Zuallererst ging ich aber aufs Polizeipräsidium. Hier, Maloney, sehen Sie sich das an. Eine Spraydose ohne FCKW. Da soll mal einer sagen, dass die Polizei nicht umweltgerecht für Ruhe und Ordnung sorgt. Und was ist in dem Spray drin? Tränengas. Nur für Spezialeinsätze. Immer da, wo wir keine Tränengaspetarden abfeuern können. Also wir sind nicht schuld an diesem Ozonloch. Das hat ja auch niemand behauptet. Erinnern Sie sich an einen Mann namens Tauscher? Allerdings, es gibt da eine Frau, die uns seit Wochen auf die Nerven geht wegen diesem Tauscher. Sie glaubt, dass er sie ermorden will. Er hat auch allen Grund dazu. Unsinn, Maloney. Er wurde damals verhaftet, weil er sich wie ein Idiot benahm. Im Übrigen legte er bereits vor der Gegenüberstellung mit dieser Frau Metzger ein Geständnis ab. Wozu dann die ganze Aufregung? Gute Frage, Maloney. Sind Sie jetzt noch ein bisschen weiter gesunken und auf dem Niveau eines Hinterhofagenten gelandet, der Omas vor Jack the Ripper und Becky Messer beschützt? Nur zu. Wenn Sie so weitermachen, starte ich eine Volksinitiative, um Sie endgültig zu verbieten. Sie werden sich wundern, wie schnell ich die Unterschriften zusammenkriege. Schon gut, Maloney. Machen Sie sich ein paar ruhige, schöne Tage. Dieser Tauscher ist ungefährlich. Frau Metzger ist nicht in Gefahr. Allerdings kann man da nie ganz sicher sein, wenn Sie in der Nähe sind, Maloney. Er amüsierte sich prächtig über den kleinen Scherz. Dann gab er mir die Adresse des Mannes, der Tauschers Vormundschaft übernommen hatte. Er war ein Sozialarbeiter, jenes Typus, der das Gute im Menschen suchte und mit seinem Gesülze das Schlechte darin weckte. Ja, ich betreue Herrn Tauscher. Eine der angenehmeren Sorte. Er hat eingesehen, dass er damals Scheiße gebaut hat. Dieser Mann hat im Gefängnis seine Miete gefunden. Das ist ja wunderbar. Liegt im Gefängnis noch mehr Unsinn herum, den die Leute dort finden können? Ach, wissen Sie, ich habe schon viele harte Burschen gesehen, die plötzlich nach dem Licht im Leben gesucht haben. Sie imponieren mir nicht mit ihrer Coolness. Der einzige Grund, weshalb ich mich schon in jungen Jahren entschloss, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, waren Leute wie dieser Sozialarbeiter. Gefängnis ist schon Strafe genug, aber dass man danach dauernd solche Laienprediger um sich hat, ist gelinde gesagt unerträglich. Ich machte mich auf den Weg zu meiner Klientin. Und die war auch kein Zuckerschlecken. Ich soll ganz ruhig bleiben? Ich soll mir einreden, dass dieser Tauscher mir nichts antun will? Gerade eben erhielt ich einen anonymen Anruf. Ist immer noch besser als ein anonymer Alkoholiker. Er hat mir gedroht, Maloney. Was hat er denn gesagt? Erschrecken wollte er mich. Dieser Mann ist hinter mir her. Sie müssen jetzt etwas unternehmen, Maloney. Ich bezahle Sie schließlich. Da hatte die Frau natürlich recht. Ich verständigte die Polizei und ging danach zu diesem Tauscher. Als ich dort eintraf, wurde er gerade geknipst. Das Foto wurde nicht besonders schön. Tauscher lag auf dem Bauch und sein Kopf lag in einem kleinen roten See. Der Mann, vor dem Frau Metzger Angst hatte, war tot. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Ich ging in das nächste Warenhaus und kaufte mir ein Alibi. Ich stand zuerst ein wenig in der Wohnung herum, dann ging ich nach draußen. Ich wollte mir einige Notizen machen, aber mein Notizbuch lag irgendwo in meinem Büro. Am Boden fand ich schließlich ein kleines Stück Papier. Ich wollte mir gerade etwas darauf notieren, als ich gestört wurde. So, Maloney, es wird jetzt Zeit, dass Sie hier verschwinden. Ihre Klientin ist ja wohl auf und der vermeintliche Mörder eine Leiche. Genau das stört mich. Aber, so schlimm ist Frau Metzger doch auch wieder nicht, oder? Darum geht es nicht. Wer zum Teufel hat einen Grund, diesen Tauscher zu ermorden? Sie können sicher sein, dass wir das noch herausfinden werden, Maloney. Wird gar nicht so einfach sein. Der Mann kam gerade aus dem Gefängnis. Und nach einem Raubüberfall sieht das nicht aus. Vielleicht nahm er einen Strichjunge mit aufs Zimmer. War Tauscher schwul? Ich spekuliere nur, Maloney. Es gibt sicher ein ganz plausibles Motiv. Und wenn es kein plausibles Motiv gibt, gibt es einen Täter, der im Affekt gehandelt hat. Und Affekttäter stellen sich meistens selber der Polizei. Für ihn war der Fall so gut wie erledigt. Ich persönlich musste noch meine Klientin endgültig loswerden. Aber keine Angst, wie ich schon im ersten Teil dieses Falles erwähnte, tue ich nichts, was mir später ein Sozialarbeiter einbrocken könnte. Tot? Er ist tot? Ja, mausetot. Sie können sich also wieder hinter Ihrem Sofa hervortrauen. Die Welt ist zwar nicht besser geworden in der Zwischenzeit, aber um einen Tauscher ärmer. Ich kann es kaum glauben. Ich hatte Todesangst vor diesem Mann. Was hat er eigentlich gesagt, als er bei Ihnen anrief? Er sagte bloß, er wolle mir einen kleinen Schreck einjagen. Das war alles. Sie gab mir einige Hunderter. Ich zählte nicht nach. Dann ging ich einkaufen und schließlich landete ich in meinem Büro. Ich wollte mir gerade eine Büchse Ravioli kochen, als eine junge Frau hereinkam. Sie sah nicht so aus, als würde sie sich mit Ravioli zufrieden geben. Ich bin Conny Tauscher. Toll. Und Sie haben die ganze Zeit auf Ihren Mann gewartet und sind jeden Tag schöner und jünger geworden. Und jetzt ist er tot und Sie sehen aus wie 18. Freddy Tauscher war mein Vater. Mhm. Und wer ist Ihre Mutter? Meine Mutter lebt nicht mehr. Sie starb bei meiner Geburt. Ziemlich tragische Familiengeschichte. Was aber führt Sie zu mir? Ich möchte, dass Sie den Mord an meinem Vater aufklären. Schön und gut, aber ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Ich habe vor 2 Tagen mit meinem Vater gesprochen. Er sagte mir, dass er mir eine größere Summe schenken werde, damit ich studieren könne. Auch sonst werde er mir finanziell jeden Wunsch erfüllen. Hat er das Geld von dem Überfall damals irgendwo verbuddelt? Nein, das Geld wurde im Keller seiner Wohnung gefunden. Entweder schwindelte er mir etwas vor, oder dann war er drauf und dran, wieder einen großen Coup zu landen. Hatte er Freunde, die ihm dabei behilflich sein konnten? Nur ein Freund, Rinaldo. Er war der Einzige, der immer zu ihm hielt. Rinaldo wohnte in einer feuchten Souterrain-Wohnung. Kein Wunder, dass er selber versuchte, die Feuchtigkeit zu vertreiben. Toll machen Sie das. Aber würde es ein kleiner Elektroofen nicht auch tun? Mann, ich übe ja. Ich übe jeden Tag. Leider ist es nicht einfach, vor der Feuerschlucke eine passende Wohnung zu finden. Ich würde Sie gerne über den Tod Ihres Freundes Freddy Tauscher befragen. Ach, der Freddy. Der wollte immer groß hinaus. Aber hier oben, da hat's ihm gefehlt. Sie glauben also, dass er sich aus lauter Dummheit erschießen ließ? Nein, nein. Aber er hat sich auf etwas eingelassen, das weit über seine Möglichkeiten hinausging. Damals dieser Überfall auf den Geldboten, da stimmte etwas nicht. Freddy hat mir gesagt, dass er den Boten nicht wegen dem Geld überfallen habe. Interessant. Und weshalb hat er ihn überfallen? Keine Ahnung. Freddy ist tot und draußen steht die Feuerwehr und ich bin diese Wohnung wohl auch bald wieder los. Er spie noch einige Male Feuer, dann gab er resigniert auf. Ehrlich gesagt hätte ich ihn auch nicht gerne als Nachbarn gehabt. Die Gegenwart war voll von armen Schluckern, mit und ohne Feuer. Und in der Vergangenheit gab es einen Geldboten, der aus einem ganz anderen Grund als damals vermutet erschossen wurde. Und ich ging auf der Straße und versuchte Klarheit zu finden. Doch ich fand vorerst nur Hundescheiße und Kaugummireste. Ich hatte mir einige Theorien zurechtgebastelt, aber keine wollte richtig aufgehen. Mir fehlten einige Informationen, die mir nur die Polizei liefern konnte. Bechtold hieß der Geldbote. Hier, schauen Sie sich die Akte ruhig an. Alles ganz einwandfrei. Nichts deutet darauf hin, dass es mehr als ein Überfall war. Freddy Tauscher hat seiner Tochter gesagt, dass er ihr reichlich Moneten aufs Konto packen könne. Nach unseren Informationen besaß Tauscher kein Geld. Vielleicht hat er eine Bank überfallen. Dafür gibt es keinerlei Hinweise. Hatte der Geldbote eine Familie? Nur ein Bruder. Er lebte allein. Aber was soll das, Maloney? Es hat doch keinen Sinn, auch noch diese alte Leiche auszugraben, wo wir doch mit der neuen nicht klarkommen. Er stellte noch einige grundsätzliche Überlegungen zum Thema Leiche oder Nicht-Leiche auf, ohne dass dabei etwas Gescheites herauskam. Ich wühlte später in einem Telefonbuch und landete, nach einigem Hin und Her, beim Bruder des toten Postboten. Ja, ich habe gelesen, dass der Mörder meines Bruders tot ist. Mich würde interessieren, was damals genau geschah. Steht doch alles in den Polizeiakten. Mein Bruder wurde von diesem Tauscher überfallen und erschossen. Wie lange arbeitete Ihr Bruder schon als Postbote? Keine 2 Monate. Und was machte er zuvor? Er war Privatsekretär bei einem bekannten Skirennfahrer. Ich dachte immer, die brauchen bloß jemand, der ihnen die Ski wachst und keinen Sekretär. Haben Sie eine Ahnung? Das sind heute richtige Geschäftsleute, die eine Unmenge verdienen. Und weshalb kündigte er die Stelle? Das war mir auch ein wenig schleierhaft. Mein Bruder sagte mir, dass es Probleme mit der Frau seines Chefs gab. Die konnte ihn wohl nicht leiden. Ich notierte mir den Namen des Skirennfahrers. Von einer Frau, die ich in einer Bar traf, ließ ich mir sagen, dass der Typ damals einer der Größten war und sich in der Zwischenzeit mit Werbung dumm und dämlich verdient hat. In meinem Büro kramte ich ein wenig in meinem Schreibtisch herum, bis ich einen kleinen Notizzettel fand, der mich an etwas erinnerte. Der ehemalige Skistar saß in einem teuren Büro und er sah noch immer so aus, als würde er jeden Morgen 2 Edelweiß verzehren und anschließend mit 500 Kniebeugen den neuen Tag begrüßen. Was wünschen Sie? Ich bin die nächsten 2 Monate total ausgebucht. Das glaube ich Ihnen gerne, Herr Detwiler. Sie haben sich Ihre Medaillen ganz schön vergoldet. Da staunt unser eins nur, zu was man es mit ein paar Skiern alles bringen kann. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Falls Sie noch einige Informationen über mich brauchen, wenden Sie sich an meine Sekretärin. Ja, aus Schaden wird man klug. Wie bitte? Es erstaunt mich nicht, dass Sie eine Sekretärin angestellt haben, auch wenn Ihre Frau an einem Mann mehr Gefallen gefunden hätte. Ich verstehe nicht, auf was Sie hinaus wollen. Bechtold, Herr Detwiler. Ach so, ja. Die Geschichte war wieder in den Schlagzeilen, weil Bechtolds Mörder erschossen wurde. Genau. Und Sie wissen nur allzu gut, weshalb er erschossen wurde. Was soll das? Sie platzen hier einfach herein und stellen irgendwelche Behauptungen auf? Bechtold hatte damals ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Deshalb musste er dran glauben. Soll ich jetzt darüber lachen? Der Überfall war nur fingiert. Wie viel haben Sie Tauscher geboten, damit er für Sie in den Knast geht? Ach, lassen Sie mich mit Ihren Räuberpistolen in Ruhe! Und was ist das hier? Was soll das schon sein? Die Verpackung von einem dieser klebrigen Schokoriegel. Na und? Es ist kein Verbrechen, Werbung zu machen. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber einmal davon abgesehen. Wissen Sie, wo ich diese Verpackung gefunden habe? Das ist mir doch egal. Sollte es Ihnen aber nicht sein. Sie lag in Tauschers Wohnung. Und ich wette, dass da auch Ihre Fingerabdrücke drauf sind. Selber schuld, wenn Sie das Zeugs auch noch essen, für das Sie ständig Werbung machen. Jetzt reicht es aber! Mich können Sie nicht so einfach reinlegen. Mich nicht! Ich habe einen PR-Berater. Er wird Ihnen das Gehirn massieren, bis Sie nur noch die Namen von Markenartikeln vor sich hinbrabbeln können. Er drohte mir noch ein wenig. Ich verständigte die Polizei und die fand in seiner Wohnung die Mordwaffe. Der Skistar landete im Knast und anstelle von Hundertstelsekunden ging es jetzt für ihn um einige Jahre. Die Polizei war von meiner Ermittlungsarbeit begeistert. Wieso haben Sie uns nicht schon früher Ihren Verdacht mitgeteilt, Maloney? Müssen Sie ständig mit dieser Einzelgängermasche unterwegs sein? Damit habe ich nun einmal Erfolg bei Leichen und Frauen. Und was will unser Eins mehr? Eine irre Geschichte. Dieser Skistar versprach Tauscher eine 500.000 für den Mord und für das Absitzen der Tat. Und Tauscher war so dämlich, das zu glauben. Doch Detwiler wartete nur darauf, dass Tauscher entlassen wurde, um ihn und damit den einzigen Zeugen, der ihm gefährlich werden könnte, umzulegen. Ski heil, kann man da nur sagen. Und das alles nur, weil Bechtold ein Verhältnis mit Detwilers Frau hatte. Eifersucht, Maloney. Immer diese Eifersucht. Er drehte sich um und rief seine Frau an. Sie war zu Hause. Ich verließ das Polizeipräsidium und machte einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Vor einem Geschäft standen einige Leute vor einem Fernseher und schauten sich ein Skirennen an. Ich schaute auch ein wenig zu. Als einer der Favoriten tüchtig auf die Schnauze fiel, sagte einer der Passanten, Skifahrer seien auch bloß Menschen. Recht hatte er.